Bitişen. Guten Tag, ich heiße Ja. Mustafa Çelik Ja. und ich bin hier auf der Station als Assistenzarzt tätig und würde gerne mit Ihnen das Anamnesegespräch durchführen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, gerne. Okay, kurz zum Ablauf. Ich werde Ihnen zuerst ein paar allgemeine Fragen stellen und danach werden wir über Ihre aktuelle Beschwerden sprechen. Sie haben gesagt, Sie werden erstmal. Ich werde erstmal ein paar allgemeine Fragen Ich habe akut stellen. gehört. Okay, Entschuldigung. Ja, okay. Und bitte fragen, bitte geben Sie mir Bescheid oder fragen Sie nach, wenn Sie etwas nicht verstehen. Okay, wie heißen Sie denn? Mein Name ist Franz Beckenbauer. Franz Beckenbauer. Beckenbauer, ja. Am Ende Ihre Vorname ist Z. Z, jawohl. Ja, Franz Beckenbauer. Wie alt sind Sie, Herr Beckenbauer? Ich bin 30 Jahre alt. 30, okay. Wann sind Sie genau geboren? Ich bin am 5.3.1993 geboren. 5. März. 91. Okay, 1993? 90. Ja, okay. Wie groß sind Sie, Herr Beckenbauer? Ich bin 1,85 Meter groß. Und wie viel wiegen Sie? 90 Kilogramm. Okay, 90. Okay, ja, was kann ich für Sie tun, Herr Backenbach? Heute beim Fußballtraining Ja. habe ich mich mir den Fuß umgeknickt, mein Sprunggelenk umgeknickt, mein Fuß umgeknickt und habe seitdem starke Schmerzen und Schwellung in meinem Außenknöchelbereich. Wann war dieser Unfall passiert? Wann ist passiert? Vor ungefähr 4 Stunden heute. Vor 4 Stunden. Okay. Strahlen die Schmerzen in eine andere Körperregion aus, Herr Beckenbauer? Nee, es ist nur im Sprunggelenkbereich. Da Gibt pochen. es geschwollene Sprunggelenk jetzt, ja, Genau, ja. geschwollen. Mein Außenknöchel ist stark geschwollen. Geschwollen. Haben Sie Schwierigkeiten bei der Bewegung der Gelenks, glaube ich, ja. Ja, wenn ich mein Sprunggelenk bewegen möchte, zum Beispiel beim Laufen, auch bei Belastung, bei Bewegung ohne Belastung habe ich auch Bewegungseinschränkung und Schmerz, aber bei Belastung habe ich stärkere Schmerzen. Ich kann nicht richtig auftreten. Ich kann auftreten, aber es tut halt stark weh. Okay. Auftreten können Sie nicht. Okay. Ja, doch, auftreten geht schon, aber starken Schmerzen. Haben Sie Taubheitsgefühl oder Kribbeln bei der Gelenk oder Fuß? Fuß und Gelenk, nee, habe ich keine Problematik. Nur Welche Schmerzen. Seite habe ich nie geschrieben? Ja, können Sie sagen? Das ist die rechte Seite. Rechte Seite, okay. Können Sie mir beschreiben, den Charakter von Schmerzen? Das ist wichtig für uns. Ich meine, sind der Schmerzen eher dumpf oder stechend oder klopfend zum Beispiel? Die Schmerzen sind pochend. Pochend, ja. Als ob ich manchmal ein zweites Herz am Sprunggelenk habe. Ja. Okay. Gibt es bestimmte Auslöser für die Schmerzen? Sie haben schon erzählt, Also eigentlich beim Fußballspiel der. bestimmt aus ist es, das war jetzt kein Unfall mit jemand anderem, sondern ich bin einfach mit meinem Sprunggelenk, mit meinem Fuß umgeknickt. Okay. Gibt es andere Verletzungen auf der Haut, meine ich? An der Haut, nee, gibt es Ja. nicht. Also äußerlich sieht man nur, dass es stark geschwollen ist. Okay, haben Sie irgendwelche Medikamente dagegen eingenommen? Ich meine Nee. Ibuprofen, Aspirin oder. Wir haben nur gekühlt bis jetzt. Keine Medikamente, nur gekühlt, okay. Erst 4 Stunden her. Ich weiß nicht, wo ich Medikamente bekommen könnte. Wir sind vom Fußballspiel, vom Turnier hierher gekommen. Okay. Haben Sie schon einmal diese Verletzungen haben? Das ist diese Verletzungen erst einmal oder haben die schon in der Vergangenheit? Auf so eine ähnlich. Also ich habe mich öfter beim Sprunggelenk umgeknickt, aber das war nie so stark geschwollen. Okay. Das war das zweite Mal, aber erste ist nicht sehr schlimm, okay. Ja, genau. Also es war bestimmt 2, 3 Mal, wo ich das umgeknickt habe und es war schmerzhaft, aber nicht zum Arzt gehen. Okay, haben Sie irgendwelche begleitenden Symptome? Ich meine, haben Sie Übelkeit, Erbrechen oder Verstopfung? Nein, habe ich nicht. Okay. Leiden Sie an irgendwelche chronischen Erkrankungen? Ich Was meine war? Blutdruck oder Bluthochdruck oder Zuckerkrankheit oder Schilddrüsenstörungen. Nee, nicht, dass ich wüsste. Okay, wurden Sie schon einmal operiert? Ja, das war 2005, wurde ich an Blinddarm operiert. Blinddarm, okay. Damals war ich 12 Jahre alt ungefähr. Gab es keine Komplikation oder gab es keine Probleme bei der Operation, ja, glaube ich. Während der Operation direkt nicht mit der Operation, sondern man hat mir Antibiotika gegeben und das hätte ich nicht gut vertragen, sagen meine Eltern. Hätte ich eine Reaktion gehabt. Okay. Welche Medikamente Ja, können Sie erinnern daran? Das ist wichtig für uns. heißt es. Was? Penicillin war das. Penicillin, ja. Wenn wir sagen, Sie haben eine Penicillinallergie vielleicht. Ja, genau. Haben Sie irgendwelche Unverträglichkeiten? Unverträglichkeiten jetzt nicht, aber ich habe noch Nüsse- und Gräserallergie. Aber Unverträglichkeiten ist mir nicht bekannt. Sie haben Nüsse und das verstehe ich nicht hier, können Sie. Gras, Gräser. Gräser, ja. Ein Gras, mehrere Gräser. Okay. Rauchen Sie, Herr Beckenbauer? Nein, ich rauche nicht. Trinken Sie Alkohol? Gelegentlich bei Feier, nicht regelmäßig. Okay. Ich muss eine Routinefrage stellen. Haben Sie Erfahrungen mit Drogen? Also Nicht eine. persönlich. Ja, okay. Okay. Ja. In Ihrer Familie gibt es Erbkrankheit oder Fälle von Krebs oder irgendwelche chronische Krankheiten? Familie, meinen Sie jetzt, inwieweit? Mein Ding oder? Zum Beispiel Ihre Eltern, Geschwister Okay. oder Sohne. Kinder oder so. Da habe ich. Also mein Vater, der leidet an Bluthochdruckerkrankung, da nimmt er Medikamente ein. Wie die heißen, weiß ich nicht. Und meine Mutter leidet auch an Bluthochdruckerkrankungen, an Zuckererkrankungen und sie ist übergewichtig. Ich bin mir sicher, dass Ihre Mutter viel Medikamente eingenommen hat. Ja, einiges. Wissen Sie, ja, okay. Übergewichtig. Haben Sie Geschwister oder Ja, ich habe einen Kinder? Bruder, aber der hat keine. Erkrankung, der ist gesund. Ja. Okay. Was machen Sie beruflich, Herr Beckenbauer? Ich bin Polizeibeamter. Das ist gut. Diese Fußballorganisation ist eine Hobby seit, ja, das ist nicht Ja, Arbeit. nee, was? Okay. Das ist ein kleiner Verein, also nicht was Ja, professionell. okay. Sind Sie verheiratet? Ich bin nicht verheiratet, ich bin ledig. Okay, haben Sie Kinder? Habe ich nicht. Haben Sie Stress bei der Arbeit oder bei Sozialleben? Nö, nichts Okay. Besonderes. Ist gut. Ja, ich habe schon vergessen. Sind Sie vollständig geimpft, Frau Beckenbauer? Herr Beckenbauer. Entschuldigung. Ja, ich Ich habe alle meine Tetanus zum Beispiel. Tetanus ist wichtig. Impfungen habe ich, also die Kinderimpfungen habe ich alle. Tetanus bin ich geimpft. Auch gegen Covid bin ich geimpft. Aber trotzdem war ich erkrankt vor halbem Jahr. Okay. Ja, das kann sein. Ja, es tut mir leid. Tetanus-Impfung, ja. Okay, das war's, Herr Beckenbauer. Ich habe, glaube ich, alle wichtigen Fragen gestellt. Möchten Sie etwas hinzufügen? Nee, ich möchte nur hinzufügen, wie es weitergeht. Wissen Sie, was ich habe oder wie Ja. was geht jetzt weiter, der Ablauf? Ich erkläre Ihnen, was ich machen soll. Zuerst, Sie sollen bei uns bleiben. Machen wollen oder machen möchten oder? Was ich machen soll, habe ich gesagt. Machen möchten, okay. Was ich, ja. Machen wollen. Okay. Zuerst, Sie sollen bei uns bleiben für weitere Untersuchungen Okay. und Behandlung. Nach meiner Meinung ist das eine Sprunggelenkprobleme, aber das ist sehr üblich, ja. Und es gibt viele Fälle in unserem Krankenhaus, viele Patienten wie Sie. Zuerst ich meine, wir haben viele Erfahrungen Okay. damit. Und zuerst wir werden eine Röntgenaufnahme machen, Ihre Sprunggelenk. Und dann ich werde Blut abnehmen und ich werde Ihre Vitalparameter beurteilen, meine ich Körpertemperatur und Blutdruck. Ich muss Ihre rechten Fußuntersuchung. Ich kontrolliere Gefäß und ob Ihre Zehen kalt oder ob Ihre Zehen kalt oder warm sind. Ich muss wieder untersuchen, ob es eine Taubheit oder Krippen gibt. Ich muss darüber sicher sein, meine ich. Und dann ich werde Sie Schritt für Schritt informieren. Ja, das zum ersten Mal. Das ist der erste Schritt, meine ich. Ja, das war's. Okay. Sagen? Ja. Nee. Okay, ich habe keine Fragen. Haben Ja, okay. Kolleginnen oder Kollegen andere Fragen? Frage. Frage. Okay. Können Sie bitte der Fall genau beschreiben? Ihre Füße außen umgeknippen haben, Sie haben gesagt. Ja, ich habe gesagt, dass mein Sprunggelenk umgeknickt ist und am Außenknöchel ist es dick. Außen. Welche Richtung umgeknippt Ihre Füße, außen oder innen? nach außen überdreht. Dankeschön. Offene Wunde keine, Sie haben es Nee. schon gesagt. Ja, genau. Pochende Schmerzen haben Sie Gesagt. gesagt. Spüren Sie pulsierende Ja, Gefühl pochen, pulsierend, ja. zusammen? Ja, das ist pochend und pulsierend ist ähnlich. Ja, okay. Eine Rötung gibt es nicht, nein. Rötung keine. Eine Schwellung gibt es, ja. Die Kollegen dürfen fragen, ich esse nicht. Okay, keine. Ersatzgeschirr Also, anfangen, Mustafa. okay. Ja, okay. Okay. Guten Tag, Herr Oberarzt. Ich habe einen neuen Patient. Ich habe einen neuen Patient. Darf ich vorstellen? Ja. Meine Patientin ist Franz Beckenbauer. Er ist 30 Jahre alt und am 5.3.1993 geboren. Ja. Und er ist 1,85 Meter groß und er ist 90 Kilogramm schwer. Vor 4 Stunden hatte er einen Unfall bei Fußballspiel. Bei Fußball. Er hat ihr Sprunggelenk Also und ich wegen höre Internet, nicht. ja. Nochmal bitte wiederholen, wegen Internet war ein bisschen langsam. Ja. Ja, meine ich auch. Er hat ihre Sprunggelenk umgeknickt, habe ich gesagt. Umgeknickt. Umgekippt. Nicht Umgekippt. umgeknickt, knicken. K. Knicken, okay. Knicken. Ja. Und Knicken. Burkmak umknicken. umknicken im Sprunggelenk. Evet. Ja. Evet. Umgeknicken im Sprunggelenk. Umgeknickt. Ja, Umgeknickt. er hat umgeknickt im Sprunggelenk. Welches? Rechte Seite hat er Probleme jetzt. Und er hat bei Belastung und Bewegung starke Schmerzen im Gelenkbereich. Er hat eine geschwollene Gelenkbereich. Auch. Er hat Könnten keine. Sie fragen? Konnten Sie fragen, wo genau diese Schwellung ist? Ist es medial oder lateral? Die Schwellung. Ja, habe ich nie gefragt, aber ich werde dann nacharbeiten während Untersuchung. Ja, ich werde sehen, glaube ich. Aber ihr habt nie gefragt. Ich Okay. habe. Hocam, Aber können Sie die Frage wiederholen? ich, Welche? meine Frage, Ja, Ihre Ihre Frage, ja. Frage, können Sie Ja, wieder. meine Frage ist, der Kollege hat gesagt, dass er eine Schwellung im Sprunggelenk habe. Ja. Und daraufhin fragte ich, wo die Lokalisation der Schwellung wäre. Ja. Mustafa hat falsch verstanden. Nein, nein, ihr habt verstanden. Dann Was? aber aufgeschrieben. Der Patient hat gesagt, im Außenbereich Ja. ist. Aber Außenbereich, aber ihr habt, ja, ihr habt Außen. das. Spinations oder Pronations, hocam, welche am besten ist? Nicht am besten ist, sondern welches wäre das Richtige. Bei dem Patienten, der hatte gesagt, dass er eine Supination. Überstreckungstrauma war im Außenknöchelbereich. Das heißt, was ist das? Eine Supinationstrauma. Ja, Supination. Okay. Dankeschön. Also. Er hat keine Medikamente dagegen eingenommen. Okay. Er hat nur gekühlt. Aber es hat nicht geholfen. Ja. Er würde 2005 Blinddarm operiert. Wund er hat keine chronische Erkrankungen. Er hat Penicillinallergie und Nüsse und Gräserallergie auch. Wie äußern sich die alle? Äußern sich Allergie? Penicillinallergie, nach dem Penicillinallergie, er hat Hautausschlag und Magenprobleme, glaube ich. Ja, das. Sorbatriski. Ja. Ja. İşvindel, ja, das heißt İşvindel, ja. Yes. Okay. Sie haben das nicht gefragt, deswegen frage ich das. Ja. Ja. Wie hat sich das hatte Penicillinallergie hatte sich mit Atemnot geäußert? Die Ja. Nüsse- und Gräserallergie mit Die. Hautausschlag am Ja. Körper. Okay. Gut, weiter. Ja, er raucht nichts, er trinkt gelegentlich Alkohol und keine Drogen. Nimmt keine Drogen ein, ja. Ja, nimmt keine Drogen ein. Und meine Patientenvater, der Vater von meiner Patienten hat Bluthochdruck und Mutter leiden an Diabetes mellitus und auch Bluthochdruck. Und die Eltern nehmen Medikamente ein, aber er weiß nicht, welche Medikamente sind. Und er ist Polizeibeamter, ledig und hat keine Kinder. Polizeibeamter, habe ich gesagt. Lebt er Und alleine oder lebt er mit jemandem zusammen? ja, er ist ledig, aber habe ich nie gefragt, ja, das. Das stimmt, habt ihr nicht gefragt, weiß ich. Ja. Richtig. Ja, er lebt mit einer Freundin zusammen. Okay, weiter. Ja, das war Anamnese und als diagnostische Angaben würde ich eine Röntgenaufnahme zwei Ebene machen. Erstmal Verdachtsdiagnose. Ja, Was? meine Verdachtsdiagnose ist Sprunggelenkdistorsion. Das Das, stimmt. ja. Mit auf Sprunggelenkdystrophie ist ja eine feste Diagnose, aber was wäre der Verdacht, was dahinter steckt? Was könnte sein? Ja, was könnte sein? Auch es kann ein Fibulafraktur vielleicht. Fibulafraktur. Zum Beispiel, genau, das kann ein Ja. Fibulafraktur, meistens ist es was für eine spezielle Fibulafraktur, eine distale Fibulafraktur sein, meistens. Okay, eine Fraktur könnte es sein, das Ja. stimmt. Genau, Eine Sehnenverletzung sein oder eine Riss von Sehnen sein. Sehnenverband eher. Eine Sehne könnte es auch sein, aber es ist selten. Es ist vielleicht ein Außenbandruptur, weil es ja am Außenknöchel ist. Laterale Ligamenten könnten verletzt sein. Ja, und es fällt mir nichts ein. Ja, das Ja, war. das ist im Außenknöchelbereich gibt es auch nicht viel. Es gibt entweder eine Fraktur oder ein Außenbandriss oder weitere Frakturen wie Talusfraktur und was. Da kann man Theorien aufbauen. Oder fällt mir jetzt auch nicht so viel ein. Aber ja, kann auch eine Luxationstrauma sein, aber Haut und so weiter ist ja intakt. Das heißt, so große Luxation oder so ist es bestimmt nicht gewesen, denke ich mir mal. Okay, so um diese Verdachtsdiagnose zu erhärten. Ja, für Herzen würde ich eine Röntgenaufnahme des Sprunggelenks durchführen. Ich würde zwei Ebenen machen. Ja, ist das Röntgenaufnahme richtig? Ja. die drei Ebenen veranlassen, ja, veranlassen. Gegebenenfalls werde ich ein MR, Magnetresonanz Nein, machen, nein. vielleicht. Nein, Akut gegebenenfalls, wenn ich. Trauma, Magnetresonanz ist nicht sinnvoll. Okay. Ja, gegebenenfalls, also gegebenenfalls würde ich einen MRT empfehlen. Durchführen, empfehlen oder ja, empfehlen, okay. Nicht Notfall. Wenn es keine Fraktur sich darstellt, würde ich das stabilisieren, untersuchen und so weiter und eventuell im Verlauf ein MRT empfehlen. Ja. Aber was würden Sie an einer Röntgenaufnahme sehen oder was würden Sie ausschließen? Wir können ein Fraktur ausschließen Ja. mit Direktgrafie oder Röntgenaufnahme. Wissen Sie, wie die Frakt wenn es eine, Sie haben vorhin eine Fibula-Fraktur gesagt. Wissen Sie, wie man die einteilt? Ja, ich habe schon gelesen, aber ich erinnere mich nicht daran jetzt. Aber es gibt eine Syndesmose zwischen Tibia und Fibula in diesem Bereich. Deswegen es gibt drei verschiedene Fraktur, glaube ich. Typ 5, genau. Aber Name von denen weiß ich nicht. Weber, Weber. Weber. Weber. Ist ein deutscher Name. Der Herr Weber. Es gibt Weber A, B und C Fraktur. Okay. Ganz einfach, die Brüche, die unterhalb der Syndesmose sind, sind A-Frakturen. Die Brüche, die auf der Höhe von Syndesmose sind, sind B-Frakturen. Die Brüche, die oberhalb der Syndesmose sind, sind C-Frakturen. Okay. Und dann gibt es noch eine besondere Form, eine Weber-C, eine hohe Weber-C-Fraktur gibt es auch. Weber C aber, Weber C. Weber-C gibt es aber auch eine hohe Weber-C. Oh, ja. Ja, das heißt, eine subkapitale Fibula-Fraktur ist eine bei einer Distorsionstrauma eine hohe WWC-Fraktur. Das heißt, man muss das Kniegelenk mit untersuchen, ob das unterhalb des Kniegelenks oder im Bereich des Kniegelenks auch auch Schmerzen sind, sozusagen. Da müsste man nicht nur eine Sprunggelenksaufnahme machen, sondern auch eine Sprunggelenk- und Kniegelenksaufnahme mit Unterschenkel durchführen. Aber zuerst müssen Sie ja den Patienten untersuchen und dann, also wie Sie vorangehen, vorhin haben Sie das ein bisschen direkt mit Röntgen, Sie haben Verdachtsdiagnose gesagt, dann direkt Röntgen gesagt, ist eigentlich falsch, sondern erst sagt man die Verdachtsdiagnose, eine Arbeitshypothese. Als zweitens würden Sie eine ausführliche körperliche Untersuchung durchführen. Und dann würden Sie sagen, um meine Verdachtsdiagnose weiter zu erhärten oder auszuschließen, möchte ich eine Sprunggelenksaufnahme machen, sozusagen. Ja. Okay. Sie meinen ausführliche körperliche Untersuchungen allgemein, ja, das nicht nur Beine. Körperliche Untersuchung, nein, das ist für mich Nörologische und orthopädische Untersuchungen, aber eine, des Beines, ja. also nur einer speziellen Bereich, es geht ja nur um Sprunggelenk. Ausführlich heißt in dem Sinne, man will damit sagen, dass man richtig alle Möglichkeiten guckt, was orthopädisch ist, was neurologisch grob orientiert ist. Sie sind kein Neurologe, aber Sie können gucken, ob Taubheitsgefühl, Parästhesie, können die Empfindungsstörungen haben und so weiter, distal der Schwellung oder im Bereich der Schwellung und ob zum Beispiel ein Compartment-Syndrom entsteht und so weiter. Und das Dritte ist den Gefäßstatus, zum Beispiel Pulse tasten, Arteria dorsalis pedis, Ja. zum Beispiel, ob ein Durchblutungsproblem oder ist es livide oder nicht, so, zum Beispiel kälter als die Gegenan die Gegen kälter als die linke Seite. Und damit, es ist nicht definiert, laut Gesetz, was eine ausführliche körperliche Untersuchung ist, aber hört sich gut an. Man kann sagen, ich mache eine körperliche Untersuchung, dabei ist sowieso das alles drin. Ja, Aber wenn man ja. macht eine ausführliche körperliche Untersuchung, hört sich gut an. Plus, Ja. man meint dann, ich denke auch dabei an neurologischen Status, an Gefäßstatus mit zu untersuchen. Okay? Verstehe, okay. Mhm. Ausführliche körperliche Untersuchung heißt nicht, ob der gut atmet. Der kommt ja mit Sprunggelenk, der ist 30 Jahre alt. Und er hat nicht gesagt, der ist jetzt ohnmächtig geworden und gefallen und deswegen hat er Sprunggelenkproblem, sondern er ist nicht gefallen, er ist nur umgeknickt. Da muss man nicht, Orthopäde muss man jetzt da nicht ausführlich den ganzen Körper untersuchen, ob der irgendwelche Einstichstellen hat oder irgendwas. Ja, okay. Dankeschön. Vielen Dank, ja. Vielen Dank.